Miteinander sprechen. Übung 1a. Hören Sie die Meinungen der Personen über Familie. Wer sagt was? Nummerieren Sie. Dialog Nummer 1. Haben Sie eine Familie? Ich habe keine eigene Familie und wohne auch nicht mehr zu Hause. Ich bin Studentin. Am Wochenende besuche ich manchmal meine Eltern. Viel Zeit habe ich dafür natürlich nicht, aber ich bin schon froh, wenn ich wieder weg bin. Die Weihnachtsferien zum Beispiel, die könnte ich nie mit meiner Familie verbringen. Meine Eltern nerven mich zu schnell.